Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge des Indie-Discord-Servers Ninnies Nonstop. Wir nennen den Podcast einen Dienstag und haben uns wieder was Schönes überlegt. Aber eingangs frage ich ja immer gerne an allen Teilnehmern, was sie so aktuell spielen. Also Eisen, was zockst du so momentan? Ja, ich habe wieder mal Genshin weitergespielt. Macht mir immer noch Spaß, wie ganz am Anfang. Mhm. Dann Broforce. Wurde mir von dir empfohlen und da bin ich jetzt Level 13. Ja, eher vom Möwe. Also der Möwe hat mir erzählt und ich habe es versucht, so mit meinen Krakenarmen so weit zu verteilen, wie es geht, damit wir viele Leute haben, das zu zocken, weil es sieht ziemlich cool aus. Aber ich habe selbst auch noch gar nicht gestartet, gerade eben erst. Wie findest du Broforce? Macht richtig Laune und natürlich die ganzen Charaktere, die du da spielen kannst, auch den, ziemlich lustig. Ja, cool. Alles klar. Wolltest du noch was erzählen? Ja, dann habe ich auch noch Hyper Jam ausprobiert. Ach, echt? Muss ich sagen, ist auch ja, stimmt. Gut. Bei mir. Genau. Ich konnte dich überzeugen. Hyper Jam, stimmt. Ja, das macht Bock. Hast du es geholt? Nee, noch nicht. Ich warte bis das. Ja, da würde ich auch lieber auf ein Angebot warten, weil ich glaube. Möwe, sagst du, 15 Euro ist das Spiel 15 Euro wert? Möwe, du bist auf stumm. Okay. Findest du, das Spiel ist 15 Euro wert? Hyper Jam? Also, naja. Ich weiß nicht, also für 15 Euro habe ich es mir selber auch nicht geholt. Ich habe auch auf ein Angebot gewartet. Ja, also ich habe echt viele Stunden jetzt da drauf, weil ich das halt mit euch ständig spiele. Das macht riesig Bock. Aber wo ich sagen würde, mir ist es keine 15 Euro wert, ist, weil es da so wenig Maps gibt. Du hast da irgendwie nur deine 6 Karten und so wenig Charakter. Da hast du auch, glaube ich, nur 4. Und ja, da hätten sie ein bisschen noch reinstecken können an Charakter, aber die müssen ja auch immer irgendwie, obwohl die Charakter an sich haben ja gar keine eigenen Fähigkeiten, ne? Das sind ja eigentlich nur Skins. Da hätte man ruhig noch mehr hochladen können, obwohl jeder einzelne Charakter hat noch mal eigene Skins, die man freispielen kann, was eigentlich auch ganz witzig ist, aber so vom ersten Eindruck her, wegen den wenigen Maps, würde ich sagen, das wäre eher so ein 10-Euro, 5-Euro-Spiel. Aber das ja, ist ich sehe halt das Problem, dass wenn man dann, also es ist halt ein reiner Multiplayer, man hat keine Story und nichts und wenn man halt online spielen will, man findet halt nicht viele Mitspieler, also es ist halt nicht so bekannt das Spiel, das ist das Problem. Das also stimmt. Sonst würde ich ja sagen, ne, ist nicht schlecht, dann hat man immer irgendwo irgendwelche Leute, aber ja. Man findet kaum welche. Also ich habe mal auch mal so gesucht, wenn jetzt keiner von euch mitzockt, man findet nicht viele. Ja, da halten wir ja irgendwie die Fahne hoch, ne, mit Hyper Jam. Wir halten das Spiel noch am Leben, ja. Weil es einfach mega viel Spaß macht, ja. Aber das ist so alle 2 Monate wird das heruntergesetzt, mal 3 Euro, mal 9 Euro, das letzte Mal 5 Euro. Am 1. März ging das letzte Angebot vorbei. Moment, ich muss kurz lesen. So, bin wieder da. Ich vermute mal, das nächste Angebot wird gegen Mai sein. Also es wird noch ein bisschen dauern, Eisen, wenn du da auf ein Angebot warten willst. Ja, ich denke mal, dann werde ich mir das holen. Ja. So als zum Multiplayer, zum Abend hin, macht das schon Laune, aber einzeln ist das nichts. Nee, das kannst du alleine gar nicht spielen, das stimmt. Und du findest alleine auch nichts. Also da, das ist ganz, ganz davon abhängig, wie aktiv wir da sind, ne? Das stimmt schon. Ja. Alles klar. Gut, Ballspeed, was zockst du so momentan? Also aktuell spiele ich Not Tonight. Das ist so ein Post-Brexit-Simulator. Also das ist relativ politisch. Man ist ein Brite europäischer Herkunft. Also man hat, glaube ich, in meinem Fall habe ich eine französische Mutter. Und als solcher bin ich als solcher bin ich halt kein reiner Engländer und stehe im Grunde genommen immer mit einem Fuß kurz vor der Abschiebung. Ach, krass. Und muss mich irgendwie durchs Leben schlagen, indem ich ein Türsteher bin. Mhm. Und muss dann halt erstmal die Tickets kontrollieren, und je länger man spielt, desto mehr kriegt man aufgeheißt. Also das Alter, und ab irgendeinem Punkt darf man auch keine Franzosen, Iren und Italiener mehr in die Clubs drin lassen und so. Ach, und letzten Endes, ja, das wird immer abgefahrener. Ist man da jetzt nur so ein Bouncer oder macht man da auch andere Sachen? Er ist im Wesentlichen bloß der Bouncer und ist ein bisschen im Stress, weil man, sagen wir mal, zwei bis drei Schlangen handhaben muss, so eine normale Schlange mit Gästen, und dann gibt es meinetwegen noch eine VIP-Liste, wo man dann abgleichen muss, ob der Name auch da drauf steht, ob derjenige überhaupt auf der Gästeliste draufsteht, und dann darf er meinetwegen keine Badebekleidung anhaben, oder kurze Hosen oder so. Also man muss und man muss auf alle möglichen Details achten, dass der Ausweis nicht abgelaufen ist. Und parallel dazu steht man halt auch noch unter so einem zeitlichen Druck, weil halt eine bestimmte Anzahl von Leuten in den Club soll. Und wenn man mehr schafft, dann wird man entsprechend besser bezahlt. Und parallel dazu laufen auch noch so kleine Schichten ab, dass quasi immer so ein gleiches unter 18 Jahre alt Mädchen in den Club rennen will. Und dann ist sie irgendwann mal 18, aber dann stellt sich halt raus, dass sie Italienerin ist, und jetzt darf sie doch nicht in den Club. Und es ist also... Ach. Auf die Art und Weise ist man immer beschäftigt. Also man gleicht eigentlich nur so Merkmale von Personen ab. Und die Anzahl, und wenn man sich halbwegs drauf eingelassen hat, was man tun muss, dann kommt sozusagen der nächste Twist daher. Und parallel dazu läuft halt auch noch so eine Story ab, dass man halt in so einer Art, man wohnt halt in so einem Heim, wo lauter andere Europäer wohnen, und dann taucht die Nachbarin auf, weil ihr Mann irgendwie festgenommen wird. Und parallel läuft da anscheinend jetzt auch noch so eine Art Untergrund-Revolutionsgeschichte ab. Also ich bin, keine Ahnung, vielleicht die Hälfte weg oder so. Also ja. man hat halt relativ viel damit zu tun, die Leute davon abzuhalten, in den Club zu kommen, also die da nicht hinkommen. Und vor und nach dem Job hat man halt gibt es so kleine Ereignisse, mit der die Story so vorangetrieben wird. Ja. Und ich gehe davon aus, dass es, keine Ahnung, es gibt vielleicht mal 5 Stunden Spiel oder so, und dann bin ich damit durch. Und ansonsten habe ich im letzten Monat halt relativ viele so eine narrativen Spiele gespielt, also oder Walking Simulators, wenn man so will. Ich habe Gone Home gespielt, ich habe State of Mind gespielt. Also halt relativ viele kurze Spiele. Ich wollte mal so ein bisschen meinen Backlog abarbeiten. Das war so mein Ziel für den letzten Monat, und da bin ich gut vorangekommen. Ja, also bei Not Tonight, da bin ich auch richtig heiß drauf. Das habe ich mir auch geholt. Einmal, weil da halt relativ viel Story drin steckt für den Preis. Also es wird relativ oft auf den absoluten Minimum reduziert. Aktuell für 2,29 oder irgendwie genau. So was. 90% reduziert, 2,30 € nur für so viel Spielcontent. Also da ist man ja bestimmt schon 10 Stunden dran, mindestens. Und ja, das finde ich echt cool. Und das ist auch cool gemacht, hat eine coole Optik, so ein Pixel-Art. Und das hat halt irgendwie so dieses regierungskritische und Untergrundrevolution. Das ist sowieso so ein Thema, was mich interessiert. Und deswegen habe ich es mir auch geholt, aber ich habe es bis heute nicht geschafft, es einmal anzuwerfen. Deswegen wollte ich dich noch fragen, wie viel Anteil hat denn diese regierungsstürzende Teil? Ich habe irgendwie gelesen, dass man sich entscheiden kann, entweder bleibt man regierungsfromm und arbeitet einfach als Bouncer weiter, oder man versucht irgendwie die Regierung zu stürzen. Also, das kann ich so genau nicht sagen. Also, ich hänge so ein bisschen in dieser Untergrundszene mit drin. Ja. Also, bin da so durch Zufall reingerutscht. Man kann ja aber, wie das halt so läuft, ne? Ja. Und bin ich, also, das ist interessant, weil der Polizist, der mich praktisch die ganze Zeit schikaniert, hat parallel dazu auch noch so eine Art Security-Unternehmen am Laufen. Und Ich war jetzt schon an der Grenze in Dover und musste dort aufpassen, dass quasi nur die richtigen Leute rinkommen. Ja. Und der, also dieser Bulle, der vermietet mich quasi auch für solche Security-sicheren, Security-relevanten Geschichten. Ich gehe mal davon aus, dass ich auf die Art und Weise letzten Endes die Möglichkeit habe, den Sturz der Regierung mit voranzutreiben oder da meinen Beitrag zu leisten. Das ist jetzt so mein Verdacht. Okay, und die Kohle, die du da verdienst, kannst du da auch irgendwie reinpumpen oder wofür braucht man das? Oder gibt's überhaupt Geld? Du kriegst Geld und du wirst ausgepresst bis aufs Letzte. Also das ist total krass. Im ersten Kapitel ist es halt so, dass du musst die Miete für deine Bruchbude musst du bezahlen. Dann kommt irgendwann der Bulle vorbei und ist ja meine, muss 2.500 Pfund von dir kriegen. Und wenn du damit durch bist, im zweiten Kapitel kommen sie dann daher und dann stellt das Spiel fest, dass du de facto schon 5 Monate am Arbeiten bist und dass es so langsam auf deine Gesundheit geht. Und wenn du dir kein anständiges Bett kochst oder einen Kühlschrank, um satt zu bleiben und eine Heizung, dann nimmt deine Gesundheit ab. Also du musst mit anderen Worten dafür Kohle reinstecken und also man muss permanent Geld ausgeben für Miete, Strom und so weiter. Also man verdient Geld, kann sich auch vielleicht mal, keine Ahnung, neue Klamotten kaufen oder so, wenn man ein bisschen repräsentierbarer vor dem Club aussehen will. Aber parallel dazu, also das meiste Geld habe ich bisher ausgegeben für die Behandlung meines Beinbruchs und für meine Miete und so. Ja, ich habe der Nachbarin da geholfen mit das Klavier aus dem Keller zu schleppen und bin mit dem Klavier die Treppe runtergeflogen und dann habe ich mir ein Bein gebrochen und musste ich irgendwie 2.000 Pfund oder sowas an die Krankenkasse überweisen. Okay, also keine Krankenversicherung, wie wir es in Deutschland kennen. Nee, der National Health Service, der wurde privatisiert. Ach, krass. Wir sind ja nach dem Brexit und da. Also und als Europäer hat man ja sowieso nichts zu lachen. Ne? diese Szene, wo du jetzt beim Klavier hilfst, ist das animiert gewesen oder ist das nur ein Text? Nee, das ist bloß Teil der Story. Also die fragt dich, ob du ihr helfen kannst, das Klavier aus dem Keller zu holen. Dann sagst du ja und dann verlässt du den Bildschirm und dann hörst du bloß, wie du die Treppe runterfließt und dann kommst du mit dem Gipsbein wieder in deinem Zimmer an. Und damit endet im Wesentlichen auch das erste Kapitel. Ich kann auch nicht genau sagen, ob dieses Gipsbein das Resultat also bloß dafür existiert, dass die mir Geld abknapsen können, weil dadurch, dass ich im ersten Kapitel schon mal irgendwie in die Fänge der Revolutionäre gekommen, also praktisch denen geholfen habe, haben die mir plötzlich mal 2.500 Pfund überwiesen. Und da dachte ich mir, ach, das ist ja komfortabel, wa? So, und dann war das Kapitel zu Ende, ich habe das Bein gebrochen und dann kommt irgendwann der Arzt und sagt, so, mein Freund, ich hätte jetzt gerne 2.000 Pfund von dir, sodass das letztens so eine Art Nullsummenspiel zu sein scheint. Also ich wüsste nicht, wie ich die Kosten für die Krankenkasse bezahlen sollte, wenn ich nicht vorher für meine erste Hilfe bei der Revolution, von denen ich schon irgendwie mal 2.500 Pfund überwiesen gekriegt hätte. Also ich kann nicht sagen, ob die Kosten immer so hoch sind oder ob die nur so hoch sind, weil ich so viel Geld habe oder hatte und die mir das Spiel auf diese Art und Weise wieder so ein bisschen Geldnot, also mich in Geldnot bringen wollte. Also kann man sagen, man lebt da quasi immer unter dem Existenzminimum von dem Gehalt her. Na, immer am Rand, ja, du musst schon, deshalb bist du schon gestresst auch dann, wenn du denn wieder bounst, musst du schon gucken, dass du vielleicht, wenn das Minimum ist, dass du 16 Leute in den Club kriegen sollst und du dann einen Bonus kriegst bei 18 und 20, dann versuchst du natürlich auch schnell zu arbeiten. Das wiederum sorgt dafür, dass du vielleicht Fehler machst, was denn wiederum, wenn du nur zu viele Fehler machst, dazu führt, dass du Strafzahlungen wiederum leisten musst. Also das Spiel setzt sich schon unter so einen gewissen Stress, obwohl das Gameplay als solches vergleichsweise monoton ist. Was aber wiederum passt, weil ich gehe mal davon aus, das Leben eines Bouncers, der nichts anderes macht, als sich Ausweise anzukicken und Gästelisten abzuhaken, ist ja auch monoton. Also von daher passt es schon. Ja, das ist eine Story, die spricht mich total an. Hast du schon mal Beat Cop gespielt? Nee, sagt mir gar nichts. Beat Cop ist ähnlich. Also da bist du ein Polizist und da kannst du auch aussuchen, ob du korrupter Bulle bist oder einer, der alles nach Regeln macht. Da hast du zwei verschiedene Mafia-Gangs. Einmal so eine schwarze Gangster-Crew und dann noch so eine richtige italienische Mafia in der Pizzeria, richtig klischeehaft alles. Und da kann man halt aussuchen, wem man hilft, wem man nicht hilft. Wenn man beiden hilft, das kann es sein, dass die gegenseitig einen attackieren, weil die merken das dann irgendwann, hey, du hast hier unsere konkurrierende Crew hast du geholfen. Und das ist dann auch ganz interessant gemacht. Da muss man eigentlich immer rumlaufen und Parkzettel verteilen, da bist du auch unter Stress. Ne? Und dann manchmal kommen noch Nebenaufgaben, wo du dann so Gebäude rein musst, was du aber nicht siehst, sondern auch wie du das erklärt hast, dass man nur Sounds hört oder dass da ein Text steht. Da musst du zum Beispiel bestimmte Personen finden oder die Mutter von jemandem, die auf einmal abgehauen ist und so. Und das ist irgendwie so aus dem Leben gegriffen. Und man kann halt selbst irgendwie frei gestalten, ob man jetzt korrupt ist oder nicht. Und da muss man versuchen, einfach so lang voranzukommen, ohne dass man irgendwie erschossen wird oder so. Und das macht auch mega viel Spaß. Das kann ich dir direkt empfehlen. Also das ist auch story-driven, ein bisschen stressig, was dir wahrscheinlich jetzt nicht gefallen wird. Aber so von der Thematik her ist das ganz cool. Ich guck mal, ob das mal interessant. Und hat man irgendwie Vor- oder Nachteile davon, ob man jetzt korrupt ist oder nicht? Also hier bei Not Tonight, da habe ich es so gemacht, dass wenn ich noch keine Fehler gemacht hatte, während ich da gebounced habe oder so, und wenn dann irgendwann diese unter 18-jährige Mädel gekommen ist mit dem nächsten Trick, wo sie versucht hat, rinzukommen, habe ich die durchaus auch mal rinlassen. So nach dem Motto, wenn ich weiß, okay, vor dem Club oder bei dem Club kann ich mir 2 Fehler leisten, ohne dass ich jetzt bestraft werde, dann habe ich die auch ab und zu mal einfach rinlassen. Also die Möglichkeit hast du halt, ne? Und ich weiß nicht, ob das irgendeinen Vor- oder Nachteil hat, aber dann kommt man sich nicht ganz so schäbig vor, wenn man andere Leute permanent abweist. Ja. Und also das hat jetzt nicht wirklich einen monetären Gegenwert, außer dass man sich persönlich ein bisschen besser fühlt. Und so könnte es ja hier bei diesem Beat Cop auch sein, dass man, wenn man korrupt ist, dann kann man ja vielleicht trotz allem dann guter Mensch sein, sozusagen. Ja, du hast in dem Spiel 3 Leisten. Einmal Police, wie gut du in deiner Polizeiarbeit bist. Wenn du da zu schlecht bist, dann bist du gefeuert. Und dann hast du einmal Mafia, das kann auf -1 oder +1 sein. Wenn Mafia halt zu schlecht ist, dann bringen sie dich um und dann hast du noch Gang. Und das gleiche da auch, wenn die zu schlecht sind, dann bringen die dich um. Und du hast halt Geld. Was ich gerade nicht weiß, ist, wofür du die Kohle brauchst. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Du brauchst es zum Beispiel, um die Miete zu zahlen, wie immer. Und du kannst auch selbst irgendwie bestraft werden. Da musst du dafür gerade stehen, Krankenhauskosten und so hast du da auch. Ist da ein bisschen ähnlich. Und da musst du auch irgendwie gucken, dass du deine Kohle zusammenhältst. Durch die Polizeiarbeit allein reicht es manchmal nicht. Deswegen nimmst du dann doch irgendwelche krummen Geschäfte an. Dann musst du mal gucken, im Gleichgewicht bleiben, dass die Gang dich nicht mehr hasst oder dass die Mafia dich nicht zu viel hasst. Und so ist dann das Gameplay quasi. Ah ja, und wenn man Pech hat, sozusagen wird man erschossen und dann ist das Spiel vorbei, sozusagen. Genau, ja, dann ist das Spiel vorbei, muss man von vorne anfangen. Okay, also ich habe jetzt noch kein Gefühl dafür, ob man jetzt hier bei Not Tonight, wenn man, ich sage jetzt mal, krank wird oder so, wenn man sich überarbeitet oder wenn man zu viel arbeitet, dann sinkt halt die entsprechende Gesundheit. Keine Ahnung, ob dann das Spiel zu Ende ist, bevor man das Ende gesehen hat, weil man halt schlicht dran zugrunde geht oder so, das kann ich nicht sagen, das werde ich dann sehen. Weil das muss ich ehrlicherweise auch sagen, also wenn es mich jetzt irgendwie hinwegraffen würde, ich weiß nicht, ob ich es nochmal anfangen würde. Weil die Story an sich ist schon interessant und dafür würde ich schon gerne spielen, aber dann ist es denn doch ein bisschen, das Gameplay ein bisschen monoton. Also ich weiß nicht, ob ich das denn von vorne anfangen wollen. Ja, das würde. Ist alles. Weil man hat jetzt auch nicht die Möglichkeit, würde ich sagen, so ein Safe-Game so richtig anzulegen. Ja. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, das gleiche Problem hatte ich mit Beatcop. Ich habe es einmal gespielt, nicht ganz durch, bin gestorben. Aber dann hatte ich auch nicht die Motivation, neu zu starten, wegen diesem ganzen Repetitiven, was du dann hast. Dann hast du immer wieder die gleichen Sachen. Klar, du kannst da dann verschiedene Sachen auswählen, dich andere für andere Wege noch entscheiden. Aber es ist jetzt nicht so der krasse Unterschied. Aber wenn man ein paar Monate Abstand hat, hat man doch wieder Bock drauf, weil es einfach witzig gemacht ist. Also, ich verstehe. Gut, Boyspeed, das haben wir uns lange bei dir aufgehalten. Jetzt frage ich mal den Locke, was spielst du aktuell so? Broforce spiele ich momentan. Oh, auch in der Broforce-Liga, perfekt. Ja. Ich zock nebenbei dann noch ein bisschen auf dem Handy, Genshin, aber hauptsächlich Broforce. Und wie gefällt's dir? Richtig geil. Sehr gut. Beste Bewertung. Du hast ja auch Hypercharge Unbox geholt, ne? Ja. Das haben wir zusammen ein bisschen schon gespielt. Genau. Was ist da so dein Eindruck? Das ist auch cool. Wir müssen immer noch rausfinden, wie man an diese Lampe oben kommt. Diese Ja, da kann man so kleine Items, die man einsammeln kann in den einzelnen Leveln. Also Hypercharge Unbox ist so ein Spiel, wo man halt so Spielzeugsoldaten spielt und dann kommen immer Horden an Gegner. Und das sind zum Beispiel solche Crash-Test-Dummies zum Beispiel, die muss man dann umballern. Die dürfen deine Stationen nicht erreichen. Da hast du quasi so Türme, die du beschützen musst. Ja, und so läuft das Spiel. Ist ein witziger Indie und auch relativ hübsch gemacht, finde ich. Also macht schon Spaß zu zocken. Da versuche ich, möglichst viele Leute da auch noch irgendwie ranzukriegen, dass sie es mit mir zocken. Zum Beispiel den Möwe, den versuche ich immer zu überzeugen, aber der redet sich immer raus. Aber wichtiger ist erstmal Broforce. Ja, also Broforce ist alles haben dabei, wir. Von Stallone bis Schwarzenegger, alles. Ja, witzig. Ja, Broforce ist. Alle, die hier teilnehmen, haben Broforce jetzt am Starten. Wir wollen das nach dem Podcast mal anzocken. Da bin ich auch echt gespannt. Ich habe selbst noch nicht gestartet. Ich bin auch gespannt. Ja. Wie weit bist du bei Broforce? Ich glaube, ich bin in dem sechsten Level da. Also du fängst irgendwie in Vietnam an und da gibt's dann halt immer so verschiedene Level. Und zwischendurch kommen auch noch so Spezialmissionen, wo du dann nur mit einem bestimmten Held halt ohne irgendwie zusätzliche Leben durch das Level kommen musst. Das ist schon Bock. Hast du schon online gespielt? Schon online? Nee, online habe ich es noch nicht geschafft. Da bin ich auch gespannt, wie der Aber es gibt auch coole Bosse. Ich bin jetzt gerade in einem Level, da ist so ein mega riesiger Megacopter, heißt der. Da sind wir wieder bei dem Thema Bossfights. Ja. Naja, aber die sind kurz und knackig. Die kriegt man eigentlich easy weggeballert. Ja, perfekt. Ich bin sehr gespannt. Alles klar, ich danke dir. Möwe, was zockst du so? Ja, also ich habe hauptsächlich in der letzten Zeit Iconoclast immer noch gezockt. Ja, das habe ich bei dir auch mal angespielt. Das ist wirklich witzig. Da bin ich halt jetzt auch weitergekommen und so und ja, also es ist wirklich super gemacht. Ich bin auch echt drauf hängen geblieben. Man hat eine Vielfalt an Bossgegnern auch irgendwie, die sind gut gemacht. Man muss richtig überlegen, wie man die überhaupt erstmal platt macht. Also ich stand oft davor und dachte erstmal, was ist jetzt los? Bis man halt irgendwann überlegt und ne, guckt, was passiert, wenn man das und das macht und so weiter und so fort. Und man hat halt ziemlich knifflige Rätsel zwischendrin auch. Also es waren oft so Stellen, wo du halt denkst, ja, kommst du später nochmal hin, hast du bestimmt irgendeine passende Fähigkeit für und so weiter. Aber letzten Endes kam ich oft an dieselbe Stelle und dachte, okay, es geht, muss auch irgendwie so gehen und dann ging es auch irgendwie so. Das ist aber nicht einfach gemacht. Also man muss oft um die Ecke denken und ja, ist eine gute Herausforderung auf jeden Fall. Macht richtig Spaß, die Optik stimmt, die Story ist super. Man kann sich Metroid-mäßig halt viel rumtreiben. Ne? Man kriegt halt so eine ganze Karte, die man da freispielt nach und nach. Man hat ein paar Nebenmissionen noch, die man zwischendurch machen kann. Also ja. Gibt es eine große Karte oder springt man da von Welt zu Welt? Es ist, man hat da auch so Zwischenstücke, sag ich mal. Also man springt da von Karte zu Karte auch mal. Jede Karte hat nochmal so seine eigene Einblendung. Es ist nicht so, dass man die komplett an sich hat. Ja, als ich das mal angespielt habe, dann ist mir direkt aufgefallen, ich hatte jetzt nicht viel Zeit gehabt, aber jetzt einfach mal sich durchzurushen und die Texte nicht zu lesen, dann kommt man irgendwann zu einer Barriere, wo man einfach nicht mehr weiß, was man machen soll. Also es ist schon storygetrieben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ne, man muss nach der Story gehen, man kriegt auch Fähigkeiten, womit man dann hinterher auch weiterkommt und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, es ist aber auch nicht einfach. Also ich fand halt den Schwierigkeitsgrad ganz interessant, gerade auch was so die Rätsel angeht. Also ja. Manchmal wusste ich, also an manchen Stellen weiß ich immer noch nicht genau, was ich machen muss. Und ja. Ich finde das Spiel, das hat auch irgendwie so Potenzial für Easter Eggs. Hast du da schon mal was gefunden? Easter Eggs wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht. Ja, ich hab da auch die wildesten Ecken versucht rauszufinden. Da kann man ja relativ hoch springen mit den ganzen Fähigkeiten, die man später einsammeln kann. Und ich habe da auch nichts gefunden. Das ist irgendwie, aber ich habe das Gefühl, da muss irgendwie auch was sein, weil du hast da manche Sprünge oder Plattformen, da ist einfach nichts, aber du kommst da irgendwie hoch. Ja. Ja, das ist gut möglich. Also der Humor passt, sag ich mal. Ja. Ja, das ist auch echt cool. Zockst du sonst noch was, außer Iconoclast? Ja, sonst halt Hyper Jam immer wieder zwischendurch, ist klar. Perfekt. Splatoon ist auch mal wieder angesagt, wird auch nie langweilig. Ja, klar, und Broforce jetzt ganz neu natürlich. Wie weit bist du bei Broforce? Die Kampagne habe ich jetzt einmal durch. Ach, krass. Und was ist dein Eindruck? Ja, richtig gut. Also deswegen, ich konnte es nicht weglegen. Ich habe es angefangen und dann so bei jeder Gelegenheit habe ich dann alles andere liegen lassen erstmal und hatte nur Broforce gezockt. Ne? Ja, also ich habe es gerade kurz einmal angehabt und da habe ich schon gesehen, man kann mit einer Taste erstmal die Muskeln spielen lassen. Das ist erstmal ein Flexen, das ist dann auch witzig. Das hat mich an Tiny Barbarian erinnert. Kennst du das? Ja, ich habe es gesehen, aber noch nicht gezockt. Ja, das ist auch so ähnlich. Vom ersten Eindruck, ich habe es ja noch nicht gespielt, aber vom ersten Eindruck war es ein bisschen ähnlich und fand ich auch schon direkt cool. Tiny Barbarian war so ein Spiel, was ich dir direkt empfehlen würde, was halt auch so. Hast du schon mal, glaube ich auch, ja. Habe ich dir schon mal empfohlen, ja, aber momentan kostet es noch 30 Euro hin und wieder im Angebot. Aber ja, ich weiß nicht, ob es 30 Euro wert ist. Es gibt schon viel, na, 10 Stunden Main Story. Manchmal ist es runtergesetzt auf den Zehner, da würde ich schon zuschlagen, weil das ist echt witzig gemacht. Das habe ich mal mit dem Chris Green eine Zeit lang gespielt, im Local Coop. Gibt auch einen Local Coop Mode. Das macht auch schon einiges her, dass man da zusammen sich durch die Level kloppen kann. Und da schlägt Broforce eigentlich noch Tiny Barbarian, denn da hast du ja auch einen Online-Coop Mode, worauf ich sehr gespannt bin. Hast du den schon ausprobiert? Nee, ich habe ihn noch nicht getestet, absolut nicht. Also ich bin auch gleich gespannt, vor allen Dingen zu viert, das ist halt geil. Ja, und mal gucken, ob man da wieder rejoinen kann. Nicht, dass es da ein Duke Nukem-Debakel gibt. Da bin ich gespannt drauf. Und wie halt, wie die Stabilität ist. Ja, genau, solche Sachen, ne? 4 Leute, ja, das ist dann nochmal interessant. Wahrscheinlich Peer-to-Peer. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Explosionen. Ja. Ja, ich weiß noch gar nicht, was auf mich zukommt. Ist das dann zu unübersichtlich oder was ist da deine Befürchtung, Locke? Ja, ich denke schon, dass das sehr unübersichtlich werden könnte, wenn da tausende Explosionen und Gedärme rumfliegen und ja, wirst du ja später sehen. Aber ich würde sagen, es wird auf jeden Fall Kollateraltote. Kollateraltote. Viel Männlichkeit. Oh, da habe ich ja eh schon gewonnen. Ich bin der männlichste von euch allen. Aber dir fehlt immer noch der Schnauzbart. Das stimmt. Obwohl gerade so ein bisschen nur. Vielleicht sollte ich mir vorher den Rest des Bartes abrasieren und nur den Schnäuzer lassen für mehr Power. Als Powerbalken quasi. Genau, Powerbalken. Powerbar. Gut, jetzt wissen wir, was ihr so spielt. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema und zwar Entschuldigung, was zockst du denn im Moment? Was ich zocke? Ah, schön, dass das mal einer fragt. Ja, ich spiele Hyper Jam natürlich, mit dir, mit dem Locke, mit dem Eisen letztens auch. Dann bin ich mit den Game Pass auch viel unterwegs, weil da kommen einige Indies raus, wo man die direkt Day One ausprobieren kann. Und da spiele ich gerade viel Dead Cells. Da ist der Voicebeat mir um einiges voraus. Das Spiel schon durch, ich leider noch nicht. Und ja, da spiele ich auch noch mit meiner Frau zusammen Life is Strange. Den ersten Teil habe ich jetzt durch, den zweiten bin ich wahrscheinlich kurz davor, weil das ist irgendwie so ein Spiel, was ganz ruhig ist, wo man dann zusammen einfach so, ist ja auch so ein Walking Simulator, wo man dann sich entscheiden kann, ja, so, was soll ich jetzt antworten? Soll ich jetzt nach links oder soll ich jetzt nach rechts? Und dann entwickelt sich quasi dieser Film gemeinsam. Das ist dann immer ganz witzig gemacht. Genau, ja. Die beiden Spiele spiele ich und dann habe ich noch eine große Sportsimulationssucht. Deswegen spiele ich fast jeden Tag NBA 2K21. Da bin ich viel unterwegs. Ich guck gerade noch, was ich hier noch dran habe. Genesis Noir. Das ist auch ein Adventure-Spiel, was ganz frisch rausgekommen ist. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Adventure mit einer ganz eigenen Optik, mit viel live gespielter, handgespielter Jazzmusik, was echt cool gemacht ist. Und da muss man halt die ganze Zeit Rätsel lösen. Man ist da quasi in so einer surrealen Welt. Das ganze Spiel dreht sich um Zeit. Und man hat irgendwie eine Jazzsängerin kennengelernt. Und man findet dann beim Verkaufen von geklauten Uhren, fährt man dann nach Hause und findet dann die Nummer von ihr und ruft dann nochmal an. Dann sagt sie, ja, ich bin gerade in Not. Dann fährt man ganz schnell hin, tritt die Tür ein und sieht dann, wie gerade jemand auf sie schießt. Und dann, ich weiß nicht warum, kann er die Zeit anhalten. Und man sieht dann so einen riesigen Strahl, wo gerade die Kanonenkugel rausgeschossen wurde. Und dann musst du versuchen, irgendwie die Kanonenkugel abzulenken. Und darum geht's in dem ganzen Spiel. Und dann taucht man erstmal in diesen Schuss ein und springt dann erstmal in ein Paralleluniversum. Und da muss man so Sachen einsammeln, womit man Licht und Schatten absorbieren kann. Und dadurch schafft man es, oder der Gegner, der gerade abgeschossen hat, der hat im Paralleluniversum gegen dich gearbeitet und da, wo du gerade bist, ein schwarzes Loch erschaffen. Dann fliegst du da wieder raus, dann merkst du, oh, man kann schwarze Löcher erschaffen. Dann versuche ich, das schwarze Loch ganz vorne an der Kanonenkugel zu machen, so, dass durch die Anziehungskraft die Kugel von der Flugbahn verschoben wird. Und dann versuchst du halt in diesem Strahl, springst du dann in bestimmten Punkten, dann immer in bestimmten Paralleluniversen und musst dann darin bestimmte Rätsel lösen. Problem an dem Spiel ist, also optisch richtig cool, macht richtig Spaß, Musik macht auch richtig viel Spaß. Das Problem ist aber, dass die Rätsel schon teilweise Grundschulniveau haben, finde ich. Also die sind super, super einfach. Deswegen macht das Spiel manchmal ein bisschen langweilig. Aber da bin ich schon fast durch. Und was ich frisch angefangen habe, aber noch nicht genügend gespielt habe, ist Narita Boy. Das ist auch ganz witzig. Und zwar ist da ein Programmierer, der ein Programm geschrieben hat. Und das Programm selbst hat den Programmierer gefangen genommen. Das ist so ein Teil des Programms, was dann versucht, die ganze Herrschaft des Computers zu erreichen. Und du bist dann Narita Boy. Und versuchst dann halt dieses Programm, was versucht, den ganzen Computer zu beherrschen, zu bekämpfen. Und das ist alles so in 8-Bit, 16-Bit-Stil. Dann versuchst du später ein Techno-Schwert zu bekommen und dann klopfst du dich dann mit Gegnern rum. Ist auch so ein Run-Gun, nur mit einem Schwert halt. Ja, und das ist auch nochmal richtig witzig, aber da muss ich erstmal ein bisschen Zeit drin investieren. Ich wollte vorher aber noch Dead Cells zu Ende spielen. Deswegen steht das noch ein wenig hinten an und der Game Pass-Stack wird immer mehr gefüllt. Zu meinem Nachteil hat sich das mittlerweile zu so einer richtigen Sportsimulationsmaschine entwickelt und da ist ja ein riesen Laster von mir, das muss ich die auch alle mitnehmen. Und jetzt kommt auch noch MLB The Show 21 raus, was ich unbedingt spielen will. NHL 21 kommt raus, worauf ich auch nochmal Bock habe. Und Zombie Army 4 kommt nach raus, das will ich auch unbedingt spielen. Oder Rain on Your Parade, das ist so ein witziges Spiel, wo man einfach ein paar Paraden sprengen kann, indem man es einfach regnen lässt. Man ist da so eine Regenwolke. Da habe ich bisher nur ein Video von gesehen, das würde ich auch gerne mal noch ausprobieren. Das kommt, fließt noch alles jetzt rein in den nächsten Tagen. Also mein Backlog explodiert. Also es gibt unglaublich viele gute Spiele, die ich noch gerne spielen will. Auf meiner Switch sind auch noch so viele. Mother Russia Bleeds will ich gerne nochmal durchspielen. Steht noch ganz groß auf meiner Liste. Ja, viel zu spielen, zu wenig Zeit, aber ihr kennt das Problem. Ja, so sieht's bei mir aus. Gut, dann danke für die Frage einmal. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema, was wir uns überlegt haben. Und zwar haben wir uns gedacht, welches Spiel hat uns am meisten geprägt? Und dann fange ich einfach mal an zu plaudern. Ihr könnt euch alle auch einsteigen, wie ihr möchtet. Bei mir ist es so, dass Super Mario mich sehr stark geprägt hat. Das merke ich auch immer daran, wie zum Beispiel bei Cyber Shadow, dass ich da automatisch nach diesen typischen Super Mario Easter Eggs schaue. Ich gucke, ob man irgendwie aufs Dach hochkommt, am oberen Rand des Level hochkommen und dann nach rechts oder nach links laufen kann und ob da irgendwie so eine Hidden Area ist. War bei Cyber Shadow übrigens auch einmal so, was sehr witzig war. Und was mich auch stark geprägt hat, sind ganz viele Amiga-Spiele, weil ich mit den Amiga halt irgendwie aufgewachsen bin und da die meisten Spiele drauf hatte. Da sind das so Spiele wie James Pond. Das erkenne ich immer daran. Es gibt ein ganz bekanntes James Pond-Level. Da kann man das ganze Level beenden, indem man nicht nach rechts läuft, sondern nach links. Da ist direkt das Ziel. Und deshalb gucke ich immer, wenn ich irgendwie so ein Plattformer starte, laufe ich immer erstmal nach links, um zu schauen, ist da vielleicht noch was? Und in manchen Spielen, die das dann auch kennen, da haben die auch nochmal irgendwie so ein paar Easter Eggs eingebaut. Das finde ich dann auch mal ganz witzig. Dann haben mich ganz stark geprägt die ganze LucasArts Adventure-Reihe von Loom bis Monkey Island bis Zack McCracken, was ich am allermeisten gespielt habe, bis Indiana Jones. Das sind alles super Spiele, in die ich sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert habe. Ja, so sieht's bei mir aus. Also mit Super Mario kann ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Super Mario habe ich auch viel am Anfang gespielt, also auch zu NES-Zeiten auf jeden Fall. Mhm. Aber was mich im Nachhinein dann auch ziemlich geprägt hat, war Mega Man. Das hat mich ganz schön zeitlich eingenommen, sage ich mal, damals schon irgendwie, weil es halt auch ziemlich schwer war schon. Also den zweiten Teil habe ich zu kommen. Und ja. Da ging es halt auch viel darum, dass man bei den, gerade bei den Endgegnern, halt diese Muster durchschaut irgendwann. Und ja. Es gibt halt verschiedene Waffen, die man, wenn man einen Gegner besiegt hat, kriegt man auch die Waffen des Gegners. Mhm. Und die Waffe ist dann auch gleichzeitig die Schwachstelle für einen anderen Gegner. Ja? Ja. Aber bis man das ganze Konstrukt dann erstmal raus hatte und auch erstmal überlegt hatte, dass man Gegner auch mehr oder weniger ohne Schaden schaffen kann, ohne jetzt eine spezielle Waffe zu haben. Nur wenn man das Muster durchschaut, sag ich mal. Das hat mich so, was Videospiele angeht, doch schon sehr geprägt, also so nachhaltig, sag ich mal. Ja, was ich finde, ist, was so Zeichen dafür ist, dass ein Spiel dann geprägt hat, ist, wenn du ein Spiel irgendwie spielst und dann hast du so bestimmte Methodiken oder so oder Ideen, die einfach aus anderen Spielen münzen, die dann da einfach mit einfließen lässt. Hast du das da auch bei Mega Man, dass du dann sofort guckst, kann ich irgendwas miteinander kombinieren oder gibt es ähnliche Bossfight-Muster wie ein Mega Man-Spiel XY, was du da einfach unterbewusst aufrufst? Ja, also gerade was so Gegnerbewegung angeht, glaube ich schon, dass ich da, also dass das da noch so ein bisschen hängen geblieben ist. So, wenn man halt guckt, wie bewegt er sich, was macht er, wo wiederholt sich was und so weiter, das fing alles mit Mega Man an. Also da hatte ich da auf jeden Fall die ersten Erfahrungen, wo ich dann halt auch ganz klare Muster erkannt hast oder so, ne? Mhm. Ja, was bei mir auch noch ganz oben auf der Liste ist, ist Zelda Link to the Past. Aber das erzählen wahrscheinlich auch ganz viele. Und zwar diesen flashigen Moment, wo du dann auf einmal in dieser Parallelwelt eintauchen kannst und du bemerkst, holy fuck, du hast nur das die Hälfte des Spiels gespielt und das war schon so viel Content. Seitdem wusste ich, auf einer kleinen Kassette kann auch viel Spielcontent rein. Zumindest weiß ich dann seitdem, okay, du fängst das Spiel an, aber man weiß ja nie, ob es auf einmal eine Parallelwelt gibt und das Spiel ist dann doppelt so lang. Aber habe ich bisher... Erzähl. Ja, nee, erzähl du erst mal zu Ende, dann komm ich. Man hat es aber nur selten gehabt. Also irgendwie den gleichen Effekt wie bei Zelda Link to the Past hatte ich nur bei diesem einen Spiel eigentlich. Ah, nee, was ich mich frage ist, würdest du sagen, dass man Zelda Link to the Past, also würde den gleichen Effekt auf dich haben, wenn du damit jetzt anfangen würdest, oder ist das so ein Kindheitsding? Oder Jugendding, weiß ja nicht, in welchem Alter du gespielt hast. Ich würde sagen, Link to the Past, das ist immer schwer zu sagen. Du hast ja auch hier mal, was hast du noch gespielt gehabt? Flashback, ne? Was ich super gut in Erinnerung hatte, aber dann hast du gesagt, die Steuerung ist eine Katastrophe. Da habe ich noch meinen großen Bruder gefragt, der hat mir das Gleiche gesagt. Ja, damals war die Steuerung eine Katastrophe. Daher weiß ich nicht, ob da meine Wahrnehmung eh schon ein bisschen verschoben ist, weil das alles in der Kapsel der Zeit halt wahrgenommen wurde. Und man heute ja ganz andere Spielmechaniken kennt und das gar nicht unterbewusst miteinander vergleicht. Aber ich hab das Gefühl, vom Artstyle her ist das ein Spiel, was auch heute rauskommen könnte. Und von den ganzen Items, die man da einsammeln kann und dieses Hochleveln, was du da drin hast, dass du nach und nach immer mehr Items hast und dann nach und nach immer in dieser quasi Open World nach und nach immer mehr Räume einnehmen kannst, indem du auf einmal einen dunklen Stein hochnehmen kannst, was die ganze Zeit nicht ging, und dann hast du auf einmal neue Items oder Geheimgänge und dann gräbt man sich da immer weiter in der Story rein. Ich finde, das ist auch irgendwie so etwas, diese Spielmechanik, die man auch heute in ganz vielen Spielen noch sieht. Deswegen würde ich sagen, dass es ein Spiel, was gut gealtert ist, wo man heute noch den gleichen Effekt hat, weil einfach so viel Detailtiefe in dem Spiel drin ist. Also man kann da so viel tun und erleben und dann irgendwann, also von dem Spannungsbogen her ist es auch so aufgebaut, dass man wirklich denken könnte, okay, man geht jetzt auf eine Pyramide hoch und das Spiel ist vorbei. Weil man ja gar nicht weiß, was danach passiert. Du bist jetzt natürlich nicht in der Situation, dass du es nicht weißt, weil du jetzt von 1 Million Leuten gespoilert wurdest und weißt, es geht weiter. Deswegen hast du eine ganz andere Erwartungshaltung. Aber für mich, damals hat sich das so angefühlt wie, boah, jetzt hast du das Spiel besiegt, jetzt gehst du da hoch und dann ist es vorbei. Und ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber wenn man sich so in ein Spiel festgebissen hat, eine lange Zeit, und das Spiel ist dann auf einmal vorbei. Da kommt irgendwie so eine kleine Depressionsphase, weil man das Spiel nicht mehr spielen kann. Aber das geht ja natürlich vorbei oder dann konsumiert man andere Spiele. Aber man hat sich halt darauf eingespielt, ja cool, aber dann ist vorbei, dann hast du dieses coole Spiel nicht mehr weiterspielen können. Und dann auf einmal hast du eine ganz andere Parallelwelt und du hast super viel Content dann nochmal dahinter. Und das hat irgendwie so die Emotion nochmal gekickt und hat sich gefreut, boah, man kann da noch weiterspielen, man darf noch weiter Neues in dieser Welt erleben. Ja, interessant, weil also ich habe Link to the Past jetzt auch mal angefangen und also ich finde, es sieht recht hübsch aus, aber um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht so ganz verstanden, was man dran findet. Also ich finde es, um ehrlich zu sein, klingt ein bisschen langweilig. Ich habe es aber auch noch nicht so wahnsinnig weit gespielt, weil es mich irgendwie nicht so richtig umgehauen hat. Und da frage ich mich halt sozusagen, hängt das damit zusammen, dass die meisten Leute, die dafür so schwärmen, quasi in ihrer Kindheit gespielt haben, wo sie sowieso nicht so viele Spiele hatten und dementsprechend sich natürlich tierisch drin eingearbeitet haben und auch dieses Gefühl, was du beschrieben hast, empfinden konnten, dass sie sagen, Mist, wenn das jetzt zu Ende ist, was mache ich dann? Und dann kommt noch mal so ein Albit-Spiel hinten ran. Das ist ja so ein Problem, was man heutzutage nicht hat. Also heutzutage kommt man ja selten an das Ende eines Spiels und denkt sich, Mist, wenn ein Spiel zu Ende ist, dann muss ich ja vielleicht runtergehen auf den Spielplatz oder so. Bloß nicht. Und kann eben nicht weiterspielen, während hingegen heute man sich denkt, Mensch, wenn das Spiel, angenommen, das Spiel ist jetzt zu Ende, dann ist das zwar schade, aber gleichzeitig ist das natürlich super, weil ich natürlich dann noch Spiel XYZ jetzt anfangen kann oder mal zu Ende spielen kann oder irgendwas. Also also sozusagen lange Rede, kurzer Sinn. Also mich hat Link to the Past jetzt noch nicht so richtig aus den Socken gerissen. Aber ich habe bisher auch noch nicht so wahnsinnig viele Spiele gespielt, wo man quasi in so einen Dungeon reniert und man im Grunde genommen keine Ahnung hat, was man eigentlich tun muss. Und dann hebt man meinetwegen irgendwie so einen komischen Krug an und plötzlich geht ein Tor auf, ohne dass man mitkriegt, dass das nun ausgerechnet der Trigger war, um das Tor zu öffnen. Also vielleicht bin ich auch einfach nicht geprägt durch solche Spiele. Also aber wenn du so erzählst, denke ich mir ja doch, eigentlich muss es cool sein. Also insofern werde ich mich da vielleicht doch nochmal ein bisschen dahinter klemmen. Ja. Aber für das erste war ich so ein bisschen, dachte mir, ich weiß jetzt nicht so genau, was daran so schön sein soll. Ja, also, ja, da, also da sind andere Spiele von der ersten Minute an irgendwie fesselnder. Also sozusagen die Broforce, über die wir jetzt hier reden, das geht im Grunde genommen im ersten Level los. Man weiß, jawohl, das ist ein Hit, überhaupt keine Frage. Aber es hat wahrscheinlich auch einfach nicht so diese Spieltiefe wie in Zelda. Also das ist quasi, vielleicht ist es sozusagen ist Broforce eher so ein McDonald's-Spiel, verglichen mit irgendwas, wo man sich erstmal reinessen muss, um zu merken, dass es gut ist. Ja, ja, also Zelda Link to the Past ist dann Rosins Restaurant. 2 Sterne. Ja, deswegen habe ich es ja eingangs erwähnt. Ich sehe das Spiel natürlich gekapselt in seiner Zeit. Ich kann nicht sagen, wie es aussieht, wenn man von außen reinschaut. Also ich würd auch sagen, dass gerade bei Zelda, dass wenn es heute rauskommen würde, dann hätte es auch eine etwas lange Einleitung. Also gerade so heutzutage so solche Pixel-Art-Spiele und so weiter, die müssen ja relativ schnell zünden und funktionieren, weil auch eine viel größere Masse einfach vorhanden ist heute. Ja. Während früher, als Zelda rauskam, da konnte man sich natürlich auch viel mehr Zeit geben, eine Story aufzubauen und so weiter und den Spieler da reinzuführen. Also ich glaube, da sind viele Spiele heute in dem Genre oder in dem Maße, auch was die Bitrate angeht und so weiter, dass die da besser funktionieren müssen einfach. Ne? Die haben halt höheren Konkurrenzdruck. Ja, wenn ich auch über so die Jugend heutzutage höre, dann sagen die, ja, was zockt ihr? Ja, Roblox. Das ist ein Spiel, das ist kostenlos. Ja. Du musst heutzutage gar kein Geld mehr anfassen, um spielen zu können, wie es damals war. Also so eine Super Nintendo-Kassette war unfassbar teuer. Da hat man 100 Mark für bezahlt teilweise. Das ist da ganz andere... auf der anderen Seite... Das stimmt schon. Auf der anderen Seite, da kann ich sozusagen jetzt mal daherkommen. Also das Spiel, also wenn man sowas wie Mario und so mal außen vor lässt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm als ein Spiel, das mich geprägt hat, obwohl du natürlich total recht hast, dass man sagt, okay, sowas hat man mal gespielt und die Tatsache, dass man quasi durch die Decke hüpft, um zu gucken, ob man so eine Warp-Welt findet, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das, insofern ist das schon so ein Spiel, das stimmt, was mich geprägt hat, aber also... Also das Spiel, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, war das erste 3D Wolfenstein für den PC. Und das war kostenlos, weil es halt so ein Shareware war, ne? Also sozusagen, das konnten wir auch spielen. Also zum einen war es ja nicht so leicht zu kriegen, wegen der Hakenkreuze. Sowieso so ein bisschen konnte man sowieso nicht mehr kriegen als diese erste Shareware-Version. Und kostenlos war es auch, dadurch, dass es halt so eine Shareware-Version war. Ja, das ließ sich ja auch in Deutschland schwer verkaufen. Ja, genau. So, und streng genommen ist, also bei mir war, wie gesagt, dieses erste Wolfenstein-Spiel, das hat mich dazu gebracht, quasi loszuziehen und mir eine Soundcard für meinen PC zu kaufen, um den Sound zu hören, weil die Aufnahmen waren ja komplett irre. Also davon habe ich geträumt. Das hat mir richtig Albträume bereitet. Ich bin davon nachts wach. Ich bin sozusagen wach geworden, weil ich in meinem Traum von so einem Nazi da angesprochen wurde. Also mit Spie, also von hinten, so Spion. Und ich bin schweißgebadet wach geworden. Völlig irre. Und genau. Und das hat soweit funktioniert. Und interessanterweise finde ich die modernen Wolfenstein-Spiele ja nicht mehr so cool, weil die nicht mehr so arcadisch sind. Aber die Entwicklung, die id Software genommen hat von Wolfenstein hin zu dem Doom-Spiel, die war einfach sagenhaft. Also zumindest für den PC war auch die die Weiterentwicklung anging in diesen 3D-Welten und entsprechend der Sound. Und wenn man so will, ein Musterbeispiel für ein Indie-Studio. Damals zumindest, ne? Ja. Die letzten Endes zu Millionären gebracht haben. Mit einer revolutionären, für diesen Zeitpunkt zumindest, Spielidee. Wie hießen die noch? ID-Software oder so, ne? Ja, id-Software, id-Software, genau. Ja, und die sind ja bahnbrechend gewesen. Die haben ja. quasi das Multiplayer-Spielen über das Internet erfunden. Genau, Multiplayer, First-Person-Shooter sozusagen. Wenn die nicht gewesen wären, dann wäre sicherlich irgendjemand anders gewesen, aber auch der Chefentwickler von denen, der Carmack, der ist für mich, ich bin ja auch Softwareentwickler, der ist für mich so ein Held. Also ja. was der gekonnt hat, da kann ich nur neidisch zu aufblicken und denken, jawohl, also es gibt wirklich lebende Helden. Man muss die richtige Idee zur richtigen Zeit haben, mit den richtigen Fähigkeiten. Ne? Wäre der gleiche jetzt heute geboren und hätte die gleichen Fähigkeiten und dann würden jeder sagen, ja, gibt's das schon. Online-Zocken. So wird man kein Milliardär, ne? Millionär, aber er hat einfach zur richtigen Zeit die richtige Fähigkeit für die richtige Idee gehabt. Das ist dann auch nochmal irgendwie so ein Lotterielos, was er da gezogen hat. Aber klar, ist ein super fähiger Mann, also da habe ich auch riesigen Respekt vor. Auch wenn ich jetzt selbst kein Entwickler bin und so, sagen wir mal, 10% Wissen darüber habe, habe ich da trotzdem riesen Respekt davor. Ja, so innovativ. Also, genau, mir ist zum Geburtstag mal geschenkt worden, so ein Buch, wo quasi der Source Code von Wolfenstein, also der Programmcode praktisch aufbereitet ist. Und ja. Die Tatsache, dass dieses Spiel auf PCs, die ja wirklich eine Büromaschinen waren, dass das überhaupt ging, ist schon erstaunlich. Also dass das überhaupt funktioniert. Also die Architektur ist komplett krude und nicht für Spiele gemacht. Und dann kommt wirklich einer her und macht das einfach. Das ist einfach sagenhaft. Und wenn man das zu Ende denkt, auch die Tatsache, dass die nach einer gewissen Zeit die Programmcodes für ihre Software einfach freie Lizenz gestellt haben, dass jeder machen kann, was er will, solange er sich an die Lizenzbedingungen hält. Also finde ich einfach irre. Also darauf ist einfach keiner gekommen zu der Zeit und die haben es einfach gemacht. Ja. Genau, und das ist, also wenn man davon redet, was einen geprägt hat, dann bitte. Ich habe zwar keine Spiele entwickelt oder sowas, aber sozusagen diese Herangehensweise, Software frei zur Verfügung zu stellen und so, spricht mich total an. Ich finde ja auch Anfang der 90er war es auch einfach so die Stimmung in der IT-Welt, ne? Dass man auch Dinge den Leuten zur Verfügung stellt. Das sehe ich dann immer so, irgendwann den Wechsel zwischen Wozniak und Steve Jobs, dass dann auf einmal Dinge mehr kommerzialisiert wurden, mehr gekapselt wurden und dass sich das einfach auch besser vermarktet hat. Da wurde das alles ziemlich stark kommerzialisiert. Aber ganz früher, da war das irgendwie auch schon mehr so eine Anarcho-Szene, würde ich sagen, wo jeder jeden halt sie irgendwie eigenständig geschaut hat, dass dann der Code rübergeschoben wird. Ja, das hat sich, die Kultur hat sich da ein bisschen verändert, aber es gibt ja trotzdem noch viele, viele, die da noch die Fahne oben halten. Und wenn man ehrlich ist, sagen wir mal, 90% aller Server dieser Welt, also dass wir Discord verwenden und alles, dahinter steckt Open Source zum großen Teil. Nein, wenn man überlegt, fast alle Server laufen mit Linux, alles Open Source, da, dass diese Denke hat auf jeden Fall weitreichende Adern, sage ich mal, die da gezogen wurden bis heute und wovon wir auch alle heute leben, dass auch Software kostenlos geteilt wurde. Ja. Eisen, also, du hast doch bestimmt auch Spiele, die dich geprägt haben. Spiele, die mich geprägt haben, sind auf jeden Fall Secret of Mana. Oh ja. Das habe ich damals zu Super Nintendo Zeiten gespielt und das war einer meiner ersten Rollenspiele, ich glaube sogar mein allererstes. Ich lasse jetzt mal Zelda auf Nintendo weg, weil das hat mir gar nicht gefallen. NES oder Super NES? NES. Ah, okay. Ja, das war immer ein bisschen, also wenn man schon älter war, ne, wenn man das nicht frisch miterlebt hat, dann war das mit diesen Ladezeiten und den ganzen Bildwechsel, wenn man von Map zu Map geht, das war schon ein bisschen anstrengend, ja. Aber wenn man, das muss man dann auch nochmal gekapselt sehen. Ich glaube, wo das frisch rauskam, es gab nichts anderes, war es einfach der Shit. Ja. Aber auf jeden Fall, Secret of Mana hat mich die Story gefesselt. Und da gab es dann auch, glaube, du konntest bei Secret of Mana die Fähigkeiten bis auf Stufe leveln. Ich weiß nicht, ob 10 die Maximalstufe war und so. Mhm. Auf jeden Fall war es dann so, wenn du von einem Charakter die irgendeine Fähigkeit auf Maximum hattest, dann hat er auch nochmal so einen Spezialangriff gekriegt. Und das hat mich natürlich so weit dann gefesselt, dass ich dann mit jedem Charakter jede Fähigkeit auf Maximum gelevelt hatte, einfach nur von Bild zu Bild gelaufen, alle Gegner getötet, immer mit dem gleichen Angriff angewendet, damit ich die auf Maximallevel. Und das hat mich schon so ein bisschen an den nächsten Spielen geprägt, sag ich mal, dass ich da immer versuche, alles rauszuholen und auf Maximum zu bringen. Also du bist jemand, der ein Spiel schon auf 100% bringen will. 100% nicht, aber zumindest möchte ich gerne so viel erleben wie möglich, bis das Spiel irgendwann mal sagt, oh, jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Ach krass, okay. Ja, da muss er viele Spielstunden ansammeln. Ja. Und was mich auch auf jeden Fall zu Super Nintendo Zeiten geprägt hat, war auch Mega Man, aber nicht die normale Mega Man Reihe, sondern Mega Man X Reihe. Und da bin ich wirklich jedes Mal, wenn meine Eltern mit mir auf den Flohmarkt gegangen sind, habe ich geguckt, gibt's da ein neues Mega Man X? So weiter und so fort. Und ich habe mich jedes Mal gefreut und einfach nur Stunden bei Mega Man X verbracht, alle möglichen Sachen zu finden. Sofort. Ja. Ja, Mega Man. Ist ja das gleiche Spielprinzip wie bei Mega Man, nur ich sage jetzt mal, da ist der Mega Man dann schon erwachsen. Ja, da gibt es ja für die Switch diese Legacy Collection, Mega Man X. Ja, da hatte ich schon sogar geguckt, ob ich mir die X Collection beide hole. Ja. Ich glaube, ich habe von Mega Man X 1 war es, glaube ich. Das habe ich mal bei eBay gesehen. Original verpackt für den Super Nintendo. Was würdest du schätzen? Aber was soll das kosten? So. Bitte? 50 oder mehr? Nee, Originalverpackt? Originalverpackt. Auch mit so einer speziellen versiegelten Schutzhülle? Komplett alles noch original versiegelt, also ungeöffnet. Ich sag 500 Euro. 1999 wollten wir. Ah, ja. Krass. Richtig heftig. Also die Spiele, ne, das sind so Sammlerdinger auch. Bei Mega Man ist das schon echt heftig. Ja. Ja, normal. Ich glaube, wenn man sich heute auch Zelda Breath of the Wild holt und sich das versiegeln lässt, dann kann man dafür auch in 20, 30 Jahren gutes Geld kriegen. Das ist vor allen Dingen auch ein Spiel, das ist komplett auf der Cartridge. Man kann es reinlegen, sofort zocken. Und es ist meines Erachtens einfach so der nächste, die nächste bahnbrechende Zelda-Idee. Ich glaube, das wird auch viele geprägt haben, viele junge Leute, die jetzt angefangen haben mit Zelda. Was mich damals aber auch geprägt hat, war Metroid Prime für Super Nintendo. Jo. Da muss Möwe direkt einstimmen, der absolute Metroid Prime-Spieler. Ja, das habe ich noch ganz oben auf meinen Zettel. Das habe ich leider damals nicht mitgenommen, Metroid Prime, aber dafür Wolfenstein. Da habe ich auch alles gespielt. Wolfenstein 3D, Wolfenstein Return to Castle und was noch alles rauskam. Und das hat mir schon Spaß gemacht, die Nazis zu töten. Aber ich sag mal, was du mit Zelda hattest, das hatte ich damals mit Final Fantasy VII. Oh ja. War, nachdem ich das so, ich glaube, dritte CD war ich, dann habe ich nicht mehr weitergespielt und irgendwann bin ich mal in die Komplettlösung gekommen. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, was ich eigentlich alles verpasst habe, was man schon am Anfang alles erreichen kann und so weiter. Und dann habe ich es mir irgendwann nochmal neu geholt und dann natürlich versucht, an die ganzen Sachen ranzukommen. Und die Final Fantasy-Reihe hat mich eigentlich auch geprägt. Ich habe Final Fantasy 7 durchgespielt, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10, Final Fantasy 13. Also Final Fantasy 7 war auch mein erstes und einziges Final Fantasy. Das habe ich damals auf der PlayStation gespielt. Aber ich habe es nie durchgespielt. Ich weiß noch, dass ich in auf einer Map war, wo irgendwie so ein großer Fluss war und darin war so ein Flussmonster. Und da habe ich immer versucht durchzurennen, ohne dass das Flussmonster mich erwischt. Aber ich habe es nie geschafft, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Aber das will ich auch noch unbedingt mal durchspielen. Aber am liebsten irgendwie so eine aufgefrischte Version, weil ich finde diese Low-Poly-Grafik auf der PlayStation ist schrecklich. Schlecht gealtert. Das war damals der Fall. Ich hatte mir das, wir hatten so einen Laden GameStop, hieß der. Und da hatte ich das für 10 Tage ausgeliehen. Deswegen bin ich dann nur bis zur dritten CD oder so, glaube ich, gekommen. Ah, okay. Und dann hatte ich es nochmal auf Vita angefangen, aber ich konnte dann auch irgendwann nicht mehr auf Vita weiterspielen. Ja. Ja, okay, da hast du jetzt aber auch ein Spiel genannt, was jetzt wirklich aus dieser Low-Poly-Ära kommt, wo angefangen wurde, halt die ersten 3D-Animationen zu machen. Da bist du doch tatsächlich jetzt neben Boysbeat, der jetzt Wolfenstein genannt hat, 3D, was ja so. Okay, das hat keine Polygone, soweit ich weiß, doch so rudimentär, sag ich mal. Und das, finde ich, ist auch sehr schlecht gealtert. Also wenn ich heute Wolfenstein 3D einwerfen würde, ich glaube, ich hätte da keinen Spaß mehr dran. Obwohl bei Doom war es noch ein bisschen anders. Also das allererste Doom, das macht dann doch irgendwie Bock. Ja, genau. Weil die letzten Endes, die haben zwar diese Welt, die irgendwie durch Polygone oder durch, also das sind Polygone, ja, wo aber irgendwie Bitmaps drauf gemappt sind, aber die Gegner sind eigentlich eben keine Polygone, sondern auch bloß, ja, Sprites oder so, ne? Und ich denke auch, dass diese Spiele. Also ich finde, dass man sowas wie Doom immer noch gut spielen kann. Wolfenstein ist auch nicht wirklich cool, weil die dort im Grunde genommen bloß so Labyrinthe gebaut haben, ja. Mit lauter rechten Winkeln. Also das ist einfach wirklich öde. Während hingegen Doom absolut cool ist, weil da einfach die Engine dann auch schon Höhen darstellen konnte und sowas. Ja. Das funktioniert schon noch gut, denke ich. Also ich weiß nicht, ob jemand, der heute so ein Spiel sieht, ob der wirklich denkt, jawohl, das ist super, das Spiel ich sozusagen, das ist ein historisches Dokument, das muss man mal erlebt haben. Wiederum glaube ich auch nicht so, aber mein Eindruck ist auch, dass diese Spiele auf der PlayStation 1 oder auf dem N64, dass man die größtenteils alle nicht mehr spielen kann, weil die einfach zu dem Zeitpunkt gelernt haben, wie 3D geht. Mhm. Und also die ersten Versuche, die funktionieren heute einfach nicht mehr richtig gut. Ja, gutes Beispiel. Also ich bin ja der Point-and-Click-Adventure-Freund, da habe ich mal ein gutes Beispiel, und zwar Grim Fandango. Das, diese Low-Poly-Art-Style, der ist wirklich sehr rudimentär. Da haben die auch erstmal irgendwie die ersten Erfahrungen gemacht, wie man sich überhaupt in einer 3D-Welt bewegen kann. Und das merkt man auch manchmal. Da kann man bestimmte Items sich richtig anklicken. Und die Charakter sind sehr rudimentär gemacht, mit sehr wenig Polygonen, damit das alles noch berechenbar ist. Und ja, also von der Story her super, super cool, macht total viel Spaß, aber es ist sehr schlecht gealtert. Wenn es einer nicht von früher kennt, der sich das anschaut, der sagt sofort, nee, das kann ich mir nicht antun. Ja, das geht bei mir so ähnlich mit Starwing für Super Nintendo. Das wurde auch früher gehypt ohne Ende, das war ein ganz großer Knaller früher. Ja. Und wenn man sich das heute anguckt, also ich habe es früher auch gerne eine Zeit lang gespielt, auch mit einem Freund zusammen, aber heute wäre das ein No-Go, ne? Ja, ja, Starwing, das hieß ja, glaube ich, nur in Deutschland Starwing, oder? Ja, kann sein. Star Fox hieß es ja, glaube ich, über woanders. Ja. Ja, das ist auch ein Spiel, da wurde ja sogar extra eine eigene GPU, glaube ich, noch mit auf den auf der Cartridge mit angebaut, oder ich glaube, eine RAM-Erweiterung oder sowas war da. Das war technisch absolut bahnbrechend. Ja. Das hätte eigentlich ein N64-Spiel werden sollen, finde ich. Weil ich glaube, das war gerade so der Schwelle auch, wo die N64 rauskam. Ja, ja, auf N64 haben sie es ja dann auch nochmal rausgebracht und da war es dann auch nochmal richtig gut, ne? Ja, das Star Fox. Ja, genau. Da war es auch ein bisschen besser, dann hatte man auch die richtige Engine dafür, die richtige GPU dafür. Ja, aber stimmt, das ist auch sehr, sehr schlecht gealtert. War aber absolut bahnbrechend früher, ich kann mich da auch noch dran erinnern. Aber was ich damals auch gut fand, von Grafikstil, MDK, kennt ihr das? MDK? Nee. Ist das eine Abkürzung oder heißt das Spiel so? Ich kenne das nur unter dem Namen. Da war man so ein schwarzer Typ, sag ich jetzt mal, mit so einer Art Cyberpunk-Style, sag ich jetzt einfach mal. Ja, ich sehe gerade schon. So mit so einem spitzen Kopf. Genau. Und ja, wie von der Grafik her war es so ein bisschen wie Turok, sag ich jetzt einfach mal, vom Grafikstil. Ja. Aber das kam noch viel früher für den PC, war das, glaube ich, kam das raus. Und PS1, ne? Oder PS1, genau. DOS, Windows, Mac, PlayStation. Das fand ich schon von der Grafik her sehr beeindruckend. Mhm. Ja, ist auch. Ich sehe es mal gerade an. Sieht auch für die damalige Zeit beeindruckend aus. Ja, von beeindruckenden Spielen. Was ich eigentlich auch hätte aufzählen müssen, ist Prince of Persia, das allererste Spiel, was ich hier durchgespielt habe. Und da gab es ja, das waren so die ersten Spiele, wo echte Videoaufnahmen benutzt wurden, um die Bewegungen nachzuimitieren. Und die ganzen Spiele, die halt diese Systematik drin hatten, ich finde, die sind auch alle sehr gut gealtert. Also wenn ich Prince of Persia heute noch anmache, dann habe ich sehr viel Spaß, das zu spielen. Und es fühlt sich auch irgendwie noch neu an, obwohl es so alt und verstaubt ist. Und da hast du auch wieder Elemente gehabt, wo man durch die Decken springen konnte, indem man zum Beispiel, da konnte man immer an die Decken springen und dann musste man beobachten, ob es da Platten gab, die da ein bisschen locker waren. Da hat man so herausgefunden, okay, da gibt es noch Geheimwege und das sind auch so Elemente, die habe ich für mich so übernommen und was ich dann auch in jeden anderen Plattformen mal ausprobiere, ob man irgendwie gegen die Decke springt und dann wackelt irgendwo was oder ob man da so Steine lösen kann oder so und das war auch sehr prägend für mich, hat auch sehr viel Spaß gemacht und da das Spiel auch sehr schwer war und man auch oft gestorben ist, das war das auch so ein Spiel, wo mich die Melodien und alles auch in den Träumen mal verfolgt hat. Wenn man da irgendwie in so Spieße reinfällt oder so und dann kommt diese, also ich finde, es hat auch eine sehr gute Musikuntermalung gehabt, das Spiel. Und dann gab es immer dieses Outro, dass man halt gestorben ist. Das ist auch etwas, das habe ich bis heute noch im Kopf, das hat mich auch sehr geprägt, das Spiel. Was mir jetzt noch einfällt, ich habe auch eine Zeit lang World of Warcraft gezockt. Ja. Und das war das erste MMORPG, was ich überhaupt kannte. Und das hatte ja auch so viel Spielinhalt. Und die Map an sich war ja so groß und wird ja immer größer, selbst heute noch. Und das fand ich zu damaligen Verhältnissen, wo ich das gespielt habe, auch ziemlich beeindruckend. Ja, das glaube ich. Das ist etwas, ja, da hatte ich immer selbst so die Hemmschwelle, dass man dafür Geld bezahlen musste. Deswegen habe ich da nie reinschauen können. Deswegen hat mich das Spiel nie abgeholt, weil ich da irgendwie als alter PC-Gamer das nicht eingesehen habe. Online-Dienste Geld zu bezahlen, was ja heutzutage irgendwie gang und gäbe ist. Aber ja, es ist nach wie vor noch ein teures Spiel. Ja, da kann ich mich auch direkt einhaken. Ich habe das damals nämlich zusammen mit dem Eisen angefangen. Und ja, wir haben das eine Zeit lang echt lange zusammengezockt und ich bin halt auch länger noch dabei geblieben. Aber irgendwann verliert das halt immer mal seinen Zauber. Aber dann gibt es halt noch jede Menge andere MMORPGs, die man halt mal so angetestet hat. Zum Beispiel Ion wurde mal ganz groß angekündigt mit Flügeln und man kann durch die Welt fliegen, aber das war natürlich ein Flop. Und dann ging es wieder irgendwann zurück nach WoW. Und dann kamen auch noch Spiele wie dieses Star Wars Online und Rift. Aber das waren alles vorher Bezahltitel, die mittlerweile zu Free-to-Play umgewandelt wurden. Mhm. Und ja, eigentlich kann diesem Spielgefühl von WoW kann momentan eigentlich kein anderes MMORPG das Wasser reichen. Da gibt es doch eins, was irgendwie konkurrierend ist, was damals schon kostenlos war. Wie hieß das nochmal? Das habe ich damals auch gespielt. Guild Wars. Mhm. Guild Wars, genau. Ja, aber Guild Wars, das ist mehr PvP. Du hast da im Endgame hast du hauptsächlich PvP. Du hast da kaum PvE-Content. Ja, soweit hat es gespielt. Also ich hatte was die Levelphase. Ja, das hatte ich auch, aber was die Levelphase angeht, okay, da war Guild Wars super. Aber das Endgame, da konntest du knicken. Wenn du nicht voll scharf auf PvP warst. Ja, soweit war ich nicht. Das hätte ich nie einschätzen können. Ich habe es mal angespielt und da habe ich gesehen, dass Leute sich, das war Version 1.0, also ganz rudimentär alles noch, da haben Leute so gechattet, das habe ich gesehen, dass die halt sich Waffen austauschen wollten. Und dann konntest du einfach durchrennen und deren Waffen einsammeln. Da habe ich da ein bisschen rumgetrollt, da habe ich ja schon keinen Bock mehr drauf gehabt. Also da hatte ich irgendwie, das hat mich nie gepackt, da irgendwie mich da durchzuprügeln und richtig mich da durchzulesen. Vielleicht war es zur falschen Zeit, wo ich zu ungeduldig wurde bei Spielen, ich weiß es nicht. Kostet halt auch immer viel Zeit, so ein MMORPG, ne? Mm, genau. Jeden Tag deine Dailies machen und dann trifft man sich zum Raiden und genau, dieses Verlangen, Dailies zu machen, das gibt's ja auch zum Beispiel bei Dead Cells. Da gibt's ja auch irgendwie deine Dailies, Aufgaben, die du da machen kannst. Und das ist nicht meine Motivation. Ich weiß nicht warum. Ich hab da irgendwie. Das triggert mich irgendwie nicht. Ja, ich hatte jetzt das neue Add-on von WoW auch wieder angetestet. Aber ich sag mal so, nach 2 Monaten ist dann die Luft auch wieder raus. Ja, ja, es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Es hat ja eine riesen Fanbase, WoW, wenn man mal überlegt, was da immer an Bewegung drin ist, wenn ein neuer Teil rauskommt. Das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Und ich habe mich noch nie irgendwie irgendwo bewegen können, wo nicht einer dabei war, der halt lange WoW gegrindet hat. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was stark eingeschlagen ist. Das war halt für mich auch eigentlich so mit das erste Spiel, was ich wirklich gesuchtet habe. Ne? Ich habe als Kind hatten wir auch eine Super Nintendo zu Hause. Mhm. Wir haben auch natürlich Super Mario und sich Aladdin, diese ganzen Jump'n'Run Spiele gezockt. Und auch natürlich Zelda. Mhm. Wo natürlich dann, wo man auch alles zerschlagen konnte und dann waren in den Büschen waren die Münzen und in den Fässern und ich würde sagen, das hat mich auch schon ein bisschen geprägt, denn wenn ich jetzt in irgendeinem Spiel rumlaufe und Sachen zerschlagen kann, dann zerschlage ich alles, weil da könnte ja was drin sein. Ja, jeden Büschel, genau. Ja, das hatten wir auch mal, wo wir Amazing Geeks gespielt haben, ne? Da haben wir auch mal jeden Büschel erstmal zerschlagen. Das war bei Enter the Gungeon fing das an. Genau, und das ist dann irgendwie auch was man so aus der Zelda-Welt mitgenommen hatte, ne? Jeden Busch mal umzuhauen, könnte ja ein Rubin drin sein. Ja, das, ja, da sieht man auch irgendwie. Genau. Das wird dann auch, da merkt man, das sind Spiele, die haben einen einfach geprägt. Wurde auch gerade hier von Suchtfaktor erzählt, da fällt mir auch auf jeden Fall noch Tony Hawk Pro Skater ein. Das ist erste Spiel, wo ich extrem viel dran gegrindet habe. Da ging es mir gar nicht um Story, um Fortschritt. Da wollte ich einfach nur Punkte holen. Und dann war es auch quasi ein PvP. Man hat einen Kollegen gehabt. Dann hat man lokal gegen den halt gezockt. Und man hat geschaut, wer halt die meisten Punkte holen konnte. Und ja, das hat kein Ende gefunden. Das haben der Eisen und ich damals im Jugendzentrum gemacht. Genau. Plazy und dann gab es Tony Hawk und dann wurde gegrindet. Mhm. Ja. Und NBA Jam. das hat mich auch sehr geprägt. Oh, was habe ich das zu Tode gespielt. Mit jedem Team einmal durchgespielt. Das ist quasi auch ein Spiel, was ich theoretisch auf 100% gebracht habe, weil ich einfach jedes Spiel einmal, jedes Team einmal durchzocken wollte. Gegen Computer, wenn einer mal vorbeigekommen ist, dann habe ich ja gegen ihn gespielt oder wir haben zusammen gegen den Computer gespielt. Das war ständig drin gewesen. NBA Jam ist auch ein neben Tony Hawk Pro Skater, glaube ich, das Spiel, was ich zu Tode gegrindet habe. Spiele ich auch heute sogar noch. Was ich in meiner Kindheit auch immer geil fand, einfach Spiele, so Fiat Splitscreen, so Banjo-Kazooie oder was auch immer, Deathmatch oder was auch immer. Also die Spiele habe ich früher auch geprägt. Das also erste alles, man mit mehreren Mario Party. Ja. Das erste Vierspieler-Splitscreen, also diesen Vierer-Splitscreen-Spiel, was ich gespielt habe, war Crash Team Racing auf der PlayStation. Da hatte ich diesen Bumerang mit 4 Controllern. Da weiß ich noch, dass ich da alle möglichen Leute versucht habe ranzukriegen, dass wir das mal zu viel spielen können. Und das fand ich auch richtig cool. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Das war auch wieder so ein einmaliges Erlebnis, dass man ein Spiel lokal zu viel spielen konnte. Einfach so ein Autorennspiel wie Mario Kart, das ging ja noch zu zweit, aber dann zu viert, das war schon eine außergewöhnliche Erfahrung damals. Ja, das hat mich auch schon geprägt, muss ich sagen. Ja, Dingens habe ich zuerst zu viert gezockt, glaube ich, hier World Cup für NES. Dieses alte Fußballspiel. Ich meine, das konntest du auch zu viert zocken. Ja, ja, das hatte schon 4 Eingänge gehabt, die NES von Haus aus. Oder musste da noch ein Adapter haben? World Cup hieß er. Da hast du am Anfang beim NES hast du so eine Kassette beigekriegt, da waren 3 Spiele drauf. Super Mario, Tetris und World Cup. Ja. Und das war auch, das ist ein super Fußballspiel gewesen. Das würde ich heute sogar noch gerne zocken. Ne? Also ist das nicht so in dem Ding jetzt hier mit drin, in dem Nintendo Switch Online? Nee, da habe ich das noch nie gesehen. Okay. Und dann ist mir noch ein anderes altes Spiel eingefallen, das habe ich bei meinem Onkel früher gezockt. Der hat früher so Platinen zusammengebastelt und so was. Da gab es einen, so ein Shoot'em'up hatte der am Start und eins, das findest du bei Switch Online auch, Moon Patrol. Also richtige Arcade-Spiele für den Arcade-Automaten? Ja, so ein richtig altes Arcade-Spiel, weil da hat der selber zusammengebastelt vor Ort und da bin ich noch als kleiner Junge, habe ich das gezockt, das weiß ich auch noch. Ach, krass. Und ja, Moon Patrol, das kriegst du auch, kannst du bei der Switch runterladen. Das habe ich auch die ganze Zeit noch auf der Liste gehabt. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass das mal runtergesetzt wird, aber ich glaube, das passiert nie. Aber ja, das ist auch so ein alter Schinken. Moon Patrol, ich habe gerade mal reingeschaut. Fährst du mit so einem Auto rum, ne? Genau, kannst springen, kannst nach oben schießen und nach vorne schießen, das war's. Ach, krass, hier ist direkt auch ein Bild von der Platine. Ja, ja, genau. Du erzählst also keinen Unsinn, das stimmt. Nee. Moon Patrol Automat, aber wie hast du das gespielt, am Automaten oder wie? Nee, mein Onkel, der hat das selber da zusammengebastelt irgendwie und das war nicht am Auto. Ja, der hatte Dingens, ich weiß noch, der hat früher so Flipper-Automaten hat er gesammelt und auch diese Covers von den Flipper-Automaten, das weiß ich auch noch. Ja. Aber ich meine, da hatte ich auch so was wie so ein Joystick oder was? Ah, okay, also, ja klar, müsstest du irgendwie haben, Joystick. Ja, also relativ simpel alles gehalten, ne? Das war ja, ne, du konntest ja auch nicht viel machen, sag ich mal. Aber das war auch cool, auf jeden Fall. Ja. Wo wir gerade bei Fußballspielen sind, was mir noch einfällt auf der Super Nintendo, International Superstar Soccer Deluxe. Ja. Das war auch so ein Spiel. Kick-off und throw-in. Das sind immer so Phrasen, die kommen dann immer bei jedem anderen Fußballspiel, wenn man mal was spielt, dann muss man die einfach mal bringen. Ja, bei Fußballspielen ist mein allererstes Kick-off gewesen, das hieß so. Auf dem Amiga. Das war auch so ein Top-Down-Fußballspiel. Ich glaube, das ist ähnlich gewesen. Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Ich habe auch das allererste FIFA gespielt. Ach echt? Ja, ja. Auf dem PC. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass das... wir haben das gespielt im Wohnzimmer bei meinen Eltern zu Hause und mein Vater ist irre geworden, weil das natürlich auch schon kommentiert wurde, ich sag mal durch Rolf Töpperwien oder irgend so in dieser alten Haudegen. Ja. Und aber die Anzahl der Sprüche, die drauf hatten, war natürlich auch begrenzt. Da ist mein Vater leicht wahnsinnig geworden. Ja. Stimmt. Also, diese alten Sportspiele, die waren schon cool. Also FIFA und auch das NHL 94, das waren so Spiele, an die ich mich auch noch erinnern kann, die wir auch relativ viel gespielt haben. Ja, ja, das Sportsimulationsfass will ich gar nicht erst aufmachen. Also da fängt es bei mir auch bei Kickoff an. FIFA 98 habe ich auch unendlich. Hast du eigentlich diese Simulation, hast du diese so eine Sachen gespielt hier wie Anstoß oder? Ja, sicher. Also, das ist mein Studentenspiel gewesen. Anstoß. Wie hieß denn dieses andere Ding? Ihr habt da so zweite Fußballmanagement-Spiel da. Das hieß einfach Fußballmanager. Ja, oder so, ja. Also wir haben eins von diesen Bäden da gespielt, keine Ahnung. Anstoß war aber das Beste. Da konnte man auf Brechstange stellen. Da wurden alle umgegrätscht. Ja, unbedingt. Also ich kann es jedem heute noch empfehlen, sich Anstoß runterzuladen. Du kannst die kompletten Teams, die es aktuell gibt, auch noch runterladen und da hochladen. Dann hast du auch aktuelle Teams, aktuelle Wappen und alles. Und das ist bis heute ein super Spiel. Gibt es ja leider keinen Nachfolger mehr. Also die Leute sind jetzt alle woanders untergekommen, die ganzen Spieleentwickler von damals. Also da wünsche ich mir eine neue Version. Also ich habe mal vor kurzem dieses Football Manager 2021 angeworfen und das ist mir ehrlich gesagt einfach schon zu komplex geworden. Ja, davon habe ich auch gehört, dass das Problem dieser Spiele ist, dass die ein bisschen darunter leiden, dass die immer komplexer werden. Dass du früher bei Anstoß oder diesem Fußballmanager, da konntest du im Grunde genommen so eine Saison durchspielen an einem Tag. Da konntest du quasi aus der Schule kommen, konntest sagen, okay, heute bin ich mal, keine Ahnung wer, Schalke oder so. Mhm. Und dann konntest du eine Saison durchspielen und warst fertig abends zu Abendbrot oder so, oder meinetwegen, bevor du halt ins Bett gegangen bist. Aber das kannst du mit diesen modernen Management-Spielen in der Form nicht mehr machen. Und das ist mir, ich bringe dann diese Energie nicht auf, mich dann da so derart hinterzuklemmen, um ehrlich zu sein. Ich bräuchte die Arcade-Variante eines Simulationsspiels. Ich habe nochmal nachgeschaut, der andere Fußballmanager hieß Bundesliga-Manager. Ja, stimmt. Der war's. Und das Witzige war, bei Bundesliga-Manager, mein Vater war auch ein riesiger Fan von den ganzen Manager-Spielen, du konntest an der Bank auf das Schild die ganze Zeit klicken, da hast du pro Klick 1000 Mark bekommen. Und dann hat er jedes Mal sich halt das Konto damit aufgefüllt, damit er sich die teuersten Spieler spielen konnte. Aber das Witzige war, das Spiel konnte man nicht durchspielen. Irgendwann kam da diese typische Amiga-Fehlermeldung mit diesem roten Rahmen oben, wo dann drin steht, dass man Mogelguru ist. Und deswegen ist das Spiel jetzt abgestürzt. Und seitdem hatte mein Vater damals immer den Spitznamen Mogelguru gehabt. Da haben wir ihn alle immer so genannt. Der war auch ganz entrüstet. Der gedacht, jetzt habe ich mich da durchgeschummelt, jetzt kann ich das Spiel durchspielen. Und dann zack, abgestürzt. Du bist ein Mogelguru, du kannst jetzt nicht mal weiterspielen. Ja, hat sich den Titel ja erarbeitet, also insofern. Das stimmt. Nicht das eine war. Da muss ich auch dran denken, wo wir ein episches Moorhuhn-Battle hatten, die ganze Familie zu Hause. Und da hat mein Vater. Was haben dir die Moorhühner getan, dass du die einfach so abschießt? Nichts. Ja. Ich war jung und dumm. Du hast recht. Auf jeden Fall beim Moorhuhn hat mein Vater irgendwann herausgefunden, dass im Hintergrund einfach die ganzen Highscores auf einer normalen Textdatei abgelegt werden. Da hat die Textdatei aufgemacht und seine eigenen Sachen eingetragen und dann war vorbei. Dann hat keiner mehr Bock drauf gehabt. Der hat die Sucht quasi irgendwo unterbrochen. Ja, ganz witzig. Okay. Da würde ich sagen, wir haben schon ziemlich überzogen. Eigentlich versuche ich, den Podcast immer auf eine Stunde zu halten, dass wir so langsam einen Schluss finden. Ich will mich noch bei allen bedanken, die mitgemacht haben. War wieder ein super Abend, eine tolle Folge. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ja, ciao. Ciao. Ciao.